Laut Meldungen forderten die Parlamentarier der gemeinsamen demokratischen Partei, eine Oppositionspartei Südkoreas, auf einer Pressekonferenz, die am 6. November vor dem Blauen Haus stattfand, die südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye dazu auf, von der Staatsverwaltung die Hände wegzunehmen. Auf der Pressekonferenz wurde eine Erklärung im Namen von 47 Personen verlesen. Am nächsten Tag gaben auch die Parlamentarier der Partei des Volkes Südkoreas im Parlament eine Erklärung für den Rücktritt von Park Geun-hye ab. Und am 4. und 5. November stellte ein Parlamentarier der Partei der Neuen Welt einen Beitrag ins Internet, in dem er warnte, dass Park Geun-hye und der Vertreter der Partei das gleiche Schicksal wie Lee Sung-man beim Volksaufstand vom 19. April erleben werden, falls sie auf ihre Ämter nicht verzichten. Die südkoreanische Internetzeitung Minjungi Sori vom 7. November brachte einen Leitartikel mit dem Titel »Es gibt keine andere Lösung als Rücktritt von Park Geun-hye« und am 6. November berichtete die südkoreanische Zeitung Hangyore über den wachsenden Missmut der südkoreanischen Jugend wegen der Skandalaffäre von Park Geun-hye und Choi Soon-sil.